بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. بعد شيخ محمد بن رمضان الهاجري في مدرسة البيضاء بكذا الفاتك من خطبة الحاجة عند الآية المباركة دين الله سبحانه وتعالى نقطة ودين النقطة هاي. طيب Yeah. Prophet im Hadith gesagt hat, wenn einer zu euch kommt, mit dessen Religion und Charakter ihr zufrieden seid, dann heiratet ihn. Wenn ihr es nicht tut, dann werden es Heimsuchungen und ein großes Unheil auf der Erde geben. Und ebenso schaut sich, sucht ein Mann nach den Eigenschaften einer verschaffenen Frau. Wenn eine Frau wird geheiratet, wegen ihrer Schönheit, wegen ihres Besitzes, wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Religion. Und der Prophet sagte, dann such die Frau, die yani, in der Religion hervortritt, sodass du ein glückliches Leben haben kannst. Also gibt es Merkmale für den Mann und die Frau. Es gibt Merkmale auf den Mann bezogen, Merkmale auf die Frau bezogen. Und diese Mann und Frau sind darin gleich, dass sie in der Religion hervortreten sollen, religiös sein sollen. Und ebenso die Merkmale des Charakters. Liebe Brüder, derjenige, der die Familie nicht auf einem richtigen Fundament begründet, und in diesem Fall wird dieses Gebäude des Ehelebens zusammenfallen aufgrund von Streitigkeiten und Problemen. Einige Menschen kümmern sich nur um die Schönheit und nicht um die Religion. So dass daraus viele gefährliche Dinge erwachsen. Die dieses Fundament zusammenbrechen lassen. Ebenso die Nachkommenschaft, die Kinder des Mannes darum bemüht, sie richtig zu erziehen. Wenn nun die Heirat nach den religiösen Bedingungen vollzogen ist und jeder der beiden Ehepartner mit dem anderen als Ehepartner zufrieden ist, und die Erlaubnis des Vormundes vorhanden ist und ebenso die Zeugen, die die Heirat bezeugen, das ist eine Phase, die zu Ende gegangen ist und ihr folgt eine nächste Phase. In dieser neuen Phase nimmt der Ehemann den Platz des Vormundes für die Frau ein. So dass dies die Bindung ist zwischen beiden. keine Familie. Familiäre Bindung und eine Bindung, die auf Abstand basiert. Das heißt, ertrag es uns ständig an uns bleibt bleibt dabei. Bleibt, bleibt dabei. Zur guten Erziehung gehört, dass man sich um Speise und Trank kümmert. Und Kleidung. So, dass sie keinen Mangel haben in ihrer Kleidung oder in ihrer Speise. Und das ist die Pflicht des Ehemannes, sich darum zu kümmern und darauf bedacht zu sein, dass die Quelle dieser Versorgung keine nicht verbotenes ist. So dass er sie nur aus erlaubten speist und ihnen nur aus erlaubten Kleidung gibt. Liebe Brüder, ihr lebt in Deutschland. In einer Art von Gesellschaft, in der jede Art von Idee verbreitet werden kann. Bewahrt eure Identität. Du bist ein Muslim. Deine Kleidung und deine Sprache hat einen Einfluss auf die Erziehung deiner Kinder. Wisst ihr, dass einige... Wisst ihr, dass es einige muslimische Familien in Europa gibt, die ihre Kleidung und ihre eigene Sprache nicht mehr bewahren? Er lehrt seine Kinder nicht die Sprache des Koran. Sie kennen kein Arabisch. Wisst ihr das? Habt ihr das mitbekommen? Ich kenne die Antwort darauf. Die Antwort darauf ist, dass viele von ihnen kein Arabisch können. Von den Ideen der Khawarij, ISIS und Al-Qaida. Acht nehmen und deine Kinder aufs Schärfste davon warnen. Mehr noch, als du sie warnst vor Leuten, die übertragbare Krankheiten haben. Möge Allah euch allen Leben geben. Und der Sheikh grüße den Vorsitzenden der Moschee und den Bruder Mukhbir, den Besitzer und alle Brüder zusammen. Und das Lob und Heil sei über Muhammad und möge Allah euch alle sehen. Barakallahu fikum, Sheikh.